Die Leiche meines Vaters riecht nach dem Telefunkenapparat meiner Mutter. Das Niveau am Sterbebett wird peinlich genau protokolliert. Die Fotografie des aufgeschnittenen Herzens zeigt an seinen Rändern unverdauten Spinat. Die sektionale Präparation vermittelt den Eindruck, als wäre er noch da. Fieberhaft knacken Schädelknochen, intensives Denken setzt ein. Die Augennerven kratzen von innen heraus. Am Klavier wird ein läppisches Lied gespielt. Ich lade seine Facebook-Seite hoch und zeige sie am offenen Sarg. Seine Freunde sind 3. Er hat 2 Likes in 4000 Stunden. Ich hatte ihn blockiert. Die Leiche meines Vaters wird peinlich genau hochgeladen. Sie riecht nach dem Telefunkenapparat meiner Mutter.